Die letzte Geschichte, die Träumer. Jess Weil blickte von seinem Schreibtisch auf. Sein alter, hagerer Körper, seine scharfe Nase, seine tief liegenden, umschatteten Augen und das ungebändigte weiße Haar waren mit den Jahren zu einem Markenzeichen geworden. Ein Markenzeichen, das seine Firma, die Dreams Incorporated, weltbekannt gemacht hatte. »Ist der Junge schon da, Joe?« Joe Dooley war ein Pykniker, untersetzt und rundlich. Zwischen seinen feuchten Lippen hing eine Zigarre. Er nahm sie für einen Moment aus dem Mund und nickte. »Seine Eltern sind mitgekommen. Sie haben genauso viel Angst wie der Junge.« »Ist es auch kein falscher Alarm, Joe? Ich habe nicht viel Zeit.« Er blickte auf seine Uhr. »Um 2 habe ich eine Verabredung mit einem Mann vom Informationsministerium.« »Es ist eine sichere Sache, Mr. Weil«, sagte Dooley ernst. Seine Hängebacken gerieten in Bewegung. »Wie ich Ihnen schon erzählte, ich habe ihn auf dem Schulhof geangelt, wo er mit anderen Jungen Fußball spielte. Sie hätten ihn sehen sollen. Er roch förmlich danach. Wenn er am Ball war, musste ihm seine eigene Mannschaft das Ding wegnehmen, weil er alles im Alleingang machen wollte. Er sah sich als Star. Verstehen Sie, was ich meine? Für mich war das die Antwort.« »Haben Sie mit ihm gesprochen?« »Sicher. Ich habe ihn nach der Schule abgefangen. Sie kennen mich.« Dooley beschrieb eine weit ausholende Geste mit der Zigarre und fing mit der anderen Hand geistesgegenwärtig die herabfallende Asche auf. »Junge«, sagte ich, »und er hat das Zeug zu einem Träumer?« Ich sagte, »Junge, ich komme gerade aus Afrika und...« Weil hielt die Hand hoch. »Schon gut. Ihr Wort hat mir schon immer genügt. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, aber wenn Sie sagen, ein Junge sei ein potenzieller Träumer, gehe ich eine Wette darauf ein. Bringen Sie ihn herein.« Der Junge trat ein, flankiert von seinen Eltern. Dooley schob ihnen Stühle hin und Weil stand auf und schüttelte ihnen die Hände. Er lächelte den Jungen wohlwollend an. »Du bist also Tommy Slatsky.« Tommy nickte stumm. Er war ungefähr 10 und für sein Alter ein wenig klein. Sein dunkles Haar war mit Wasser mühsam geglättet worden und sein Gesicht war frisch geschrubbt. »Und du bist ein braver Junge?« fragte Weil. Die Mutter des Jungen lächelte sofort und tätschelte ihm mütterlich den Kopf, eine Geste, die Tommys ängstlichen Gesichtsausdruck nicht zu verwischen vermochte. »Er ist immer ein sehr braver Junge«, sagte sie stolz. Weil ließ diese zweifelhafte Feststellung auf sich beruhen. »Erzähl mir mal, Tommy«, sagte er und hielt dem Jungen einen Lutschbonbon am Stiel hin, der erst zögernd betrachtet, dann angenommen wurde. »Hörst du dir manchmal Träume an?« »Manchmal«, sagte Tommy mit piepsiger Stimme. Mr. Slatsky räusperte sich. Er war ein breitschultriger Arbeiter, der seinen Sohn wie ein Turm überragte. »Wir haben für den Jungen ein- oder zweimal welche gemietet, ganz alte.« Weil nickte. »Haben sie dir gefallen, Tommy?« »Sie waren ziemlich blöd.« »Du denkst dir selber bessere aus, nicht wahr?« Über das Gesicht des 10-Jährigen lief ein schüchternes Grinsen, und Weil fuhr freundlich fort. »Würdest du für mich einen Traum machen?« Tommys Verlegenheit gewann sogleich wieder die Oberhand. »Ich lieber nicht.« »Es wird nicht schwer sein. Es ist sogar ganz leicht, Joe.« Dooley schob eine spanische Wand zur Seite und rollte ein Traumaufnahmegerät heran. Der Junge starrte es mit großen, ängstlichen Augen an. Weil nahm den Helm mit beiden Händen und hielt ihn dem Kleinen vors Gesicht. »Weißt du, was das ist?« Tommy wich zurück. »Nein.« »Es ist ein Denker. Wir nennen es so, weil die Leute da hineindenken. Du denkst, was du willst.« »Und was passiert dann?« »Gar nichts. Es fühlt sich fein an.« »Nein«, sagte Tommy zaghaft, »ich möchte es lieber nicht.« Seine Mutter beugte sich eilig über ihn. »Es tut nicht weh, Tommy. Und jetzt machst du, was der Onkel sagt.« In ihrer Stimme lag eine unmissverständliche Schärfe. Tommy versteifte sich und sah aus, als wollte er weinen. Er konnte sich beherrschen. Weil stülpte ihm den Helm über den Kopf. Er tat es behutsam und wartete etwa eine halbe Minute, damit sich der Junge selbst überzeugen konnte, dass es eine harmlose Sache war und dass er sich an den Kontakt der haarfeinen Drähte gewöhnen konnte, die seine Kopfhaut unmerklich durchbohrten und die Schädelnähte abtasteten. Dann sagte er, »Würdest du jetzt etwas für uns denken?« »Worüber?« Vom Kopf des Jungen waren nur noch Mund und Nase zu sehen. »Was du willst«, Was würdest du am liebsten tun, wenn die Schule aus ist? Der Junge dachte einen Moment nach. Mit einem Stratosphärenkreuzer fliegen. Warum nicht? Das ist eine hübsche Sache. Du steigst in so eine riesige Düsenmaschine ein. Sie startet gleich. Er gab Dooley ein Zeichen, der die Apparatur einschaltete. Weil behielt den Jungen nur 5 Minuten bei sich, dann ließ er ihn und seine Mutter von Dooley hinausgeleiten. Tommy sah verwirrt aus, aber sonst hatte er die Feuerprobe ohne Schaden überstanden. Weil wandte sich an den Vater. Nun, Mr. Slutsky, wenn Ihr Junge bei diesem Test gut abschneidet, zahlen wir Ihnen gerne $500 im Jahr, bis er die höhere Schule hinter sich hat. Dafür erwarten wir nur, dass er einmal wöchentlich eine Nachmittagsstunde in unserer Spezialschule verbringt. Muss ich ein Papier unterschreiben? Slutskys Stimme klang ein wenig misstrauisch. Gewiss, es ist eine geschäftliche Abmachung, Mr. Slutsky. Ich weiß nicht recht. Träumer sind ziemlich selten, habe ich gehört. Es sollen sehr gefragte Leute sein. Das ist zweifellos richtig, Mr. Slutsky. Aber Ihr Sohn ist kein Träumer, noch nicht. Vielleicht wird niemals einer aus ihm. $500 im Jahr sind ein Risiko für uns, aber nicht für Sie. Wenn er mit der höheren Schule fertig ist, stellt sich möglicherweise heraus, dass er kein Träumer ist. Sie haben da nichts verloren, sondern insgesamt vielleicht $4,000 gewonnen. Wenn er aber ein Träumer ist, wird er ein hübsches Einkommen erzielen. Er wird eine Spezialausbildung haben müssen, nicht wahr? Oh ja, eine sehr intensive sogar. Aber darüber wollen wir uns erst Gedanken machen, wenn er die höhere Schule hinter sich hat. Wenn er dann 2 Jahre bei uns gewesen sein wird, ist er ein gemachter Mann. Verlassen Sie sich auf mich, Mr. Slutsky. Garantieren Sie diese Spezialausbildung? Weil der ihm ein Vertragsformular zugeschoben hatte und ihm einen Füllhalter entgegenhielt, ließ die Hand sinken und schmunzelte. Eine Garantie? Nein, Mr. Slutsky. Wie könnten wir etwas garantieren, wenn wir nicht einmal mit Sicherheit wissen, ob er junge Talent hat? Die $500 im Jahr sind schon eine erhebliche Investition, glauben Sie mir. Slutsky grübelte und schüttelte seinen Kopf. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Mr. Weil. Nachdem Ihr Mann bei uns gewesen war, rief ich bei der Lusterthink an. Dort sagte man mir, dass die Spezialausbildung garantiert wird. Weil seufzte. Mr. Slutsky, ich sage nicht gern etwas über meine Konkurrenten. Wenn Sie sagen, dass Sie eine Ausbildung garantieren, werden Sie es tun. Aber Ausbildung oder nicht, Sie können aus einem Jungen keinen Träumer machen, wenn er das Zeug dazu nicht in sich hat. Wenn Sie einen einfachen Jungen ohne Talent nehmen und durch einen Kurs gehen lassen, werden Sie ihn höchstens ruinieren. Ein Träumer wird nicht aus ihm, das kann ich garantieren. Und ein normaler Mensch auch nicht. Sie sollten es sich wirklich überlegen, ob Sie Ihren Sohn dieser Gefahr aussetzen wollen. Die Dreams Incorporated wird Ihnen gegenüber ganz offen sein. Wenn Tommy ein Träumer werden kann, machen wir ihn dazu. Wenn nicht, geben wir ihn unverdorben zurück und sagen, geben Sie ihn in eine Lehre. Das wird für Ihren Sohn besser und gesünder sein. Ich habe selbst Söhne und Töchter und Enkel, Mr. Slutsky, und ich weiß, was ich sage. Ich würde nie zulassen, dass eines meiner Kinder zum Träumen gedrängt wird, wenn es nicht die Anlagen dazu hat. Nicht für $1,000,000. Slutsky wischte sich den Mund mit dem Handrücken und griff zum Füllhalter. Was steht da drin? Das ist nur eine Option. Wir zahlen Ihnen jetzt $100 in bar, ohne irgendwelche Verpflichtungen für Sie. Wir studieren die Träumerei des Jungen. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Sache sich lohnt, werden wir Sie wieder verständigen und den Vertrag über die $500 im Jahr machen. Slutsky unterzeichnete. Nachdem Slutsky gegangen war, stülpte sich Weil den Helm über und absorbierte aufmerksam die Träumerei des Jungen. Es war ein typischer kindischer Tagtraum. Der Junge sah sich darin als Pilot einer Düsenmaschine, deren Form stark an Darstellungen in gewissen Sensationsfilmen und Magazinen erinnerte. Als er den Helm abnahm, fand er Dooleys Augen auf sich gerichtet. »Nun, Mr. Weil, wie denken Sie darüber?« »Könnte sein, Joe, könnte sein. Er hat die Obertöne, und für einen 10-Jährigen ohne jedes Training ist es hoffnungsvoll. Als die Maschine durch eine Wolke flog, war eine deutliche Assoziation mit Kissen spürbar. Wir können es mit ihm versuchen, Joe.« »Gut. Aber ich sage Ihnen, Joe, wir müssten sie wirklich noch früher ausfindig machen. Und warum eigentlich nicht? Eines Tages wird man jedes Kind schon kurz nach der Geburt testen. Ein Unterschied im Gehirn muss existieren und es wird Zeit, dass man ihn aufspürt. Dann könnten wir die Träume schon ganz am Anfang aussondern. »Aber, Mr. Weil«, sagte Dooley verletzt, »was würde dann aus mir und meinem Job werden?« Weil lachte. »Kein Grund zur Sorge, Joe. Wir werden es nicht mehr erleben. Wir werden noch viele Jahre von guten Talentsuchern wie Ihnen abhängen. Gehen Sie einfach auf die Straßen und Spielplätze und machen Sie noch ein paar Hillarys und Jennos aus. Und Luster Fink wird unseren Vorsprung nie einholen.« Um 2 Uhr erschien ein jüngerer, bebrillter Mann in Jessewiles Büro und stellte sich als John J. Byrne, Beamter des Informationsministeriums, vor. »Guten Tag, Mr. Byrne«, sagte Weil, »kann ich Ihnen auf irgendeine Weise behilflich sein?« »Sind wir hier ungestört?«, fragte der Beamte. »Selbstverständlich.« »Dann würde ich Sie bitten, dies hier in sich aufzunehmen.« Byrne zog einen kleinen, zylinderförmigen Gegenstand aus der Brusttasche und hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Weil nahm ihn, untersuchte ihn kurz und sagte mit einem Lächeln, das ein künstliches Gebiss entblößte, »Das ist kein Produkt der Dreams Incorporated, Mr. Byrne.« »Das hatte ich auch nicht angenommen«, sagte der Beamte. »Trotzdem würde ich Sie bitten, den Inhalt zu absorbieren. Eine Minute wird genügen.« »Sie meinen, mehr kann man nicht ertragen.« Weil zog den Empfänger an seinen Schreibtisch und steckte den Zylinder in den Entfrosterteil. Er wartete, nahm ihn wieder heraus und putzte die Enden des Zylinders mit seinem Taschentuch. »Der Kontakt ist nicht gut«, sagte er. »Eine amateurhafte Arbeit.« Er versuchte es noch einmal und stülpte sich den Aufnahmehelm über den Kopf. Dann lehnte er sich zurück, faltete die Hände über der Brust und begann, den Traum in sich aufzunehmen. Nach einer Minute schaltete sich die Empfangsanlage selbsttätig aus. Weil entledigte sich des Helms und machte ein ärgerliches Gesicht. »Ein primitiv gemachtes Stück«, sagte er. »Ich bin froh, dass ich ein alter Mann bin, der über diese Dinge hinaus ist.« Byrne sagte steif, »Es ist noch nicht das Schlimmste von denen, die wir gefunden haben, und die Verbreitung scheint rasche Fortschritte zu machen.« Weil zuckte die Achseln. »Pornografische Träume. Diese Entwicklung ist logisch, denke ich.« »Logisch oder nicht, sie stellt eine tödliche Gefahr für die Moral der Nation dar.« »Die Moral der Nation«, sagte Weil, »hält eine Menge aus. Erotika in der einen oder anderen Form hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Aber nicht in dieser Form, Mr. Weil. Eine direkte Übertragung von Geist zu Geist ist wesentlich wirksamer als obszöne Literatur oder schmutzige Bilder. Diese werden durch die Sinne des Menschen gefiltert und verlieren auf diesem Weg einiges von ihrer Wirkung.« Gegen dieses Argument konnte Weil nichts ins Feld führen. »Was erwarten Sie von mir, Mr. Byrne?«, fragte er vorsichtig. »Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, welcher Quelle dieser Zylinder entstammt?« »Mr. Byrne, ich bin kein Detektiv.« »Nein, nein. Ich verlange auch nicht von Ihnen, dass Sie der Polizei Ihre Arbeit abnehmen. Aber vielleicht können Sie uns mit Ihrem Spezialwissen helfen. Sie sagen, dass dieser Schund nicht von Ihrer Firma auf den Markt gebracht worden ist. Wer kann es gewesen sein?« »Jedenfalls keine Traumfabrik von Ruf, das ist ganz sicher. Dafür ist es zu billig gemacht.« »Das könnte absichtlich geschehen sein.« »Der Traum stammt von keinem professionellen Träumer.« »Sind Sie sicher, Mr. Weil? Könnte nicht auch ein berufsmäßiger Träumer so etwas machen? Es wäre doch möglich, dass er von irgendeiner kleinen, illegalen Firma Geld dafür bekommt.« »Theoretisch, ja. Aber bei diesem Traum hier ist es ausgeschlossen. Es fehlen die Obertöne. Er ist zweidimensional. Natürlich bedarf ein Traum wie dieser hier keiner Obertöne.« »Was meinen Sie damit, Obertöne?« Weil lachte. »Sie sind kein Traumgeschichten-Fan, wie?« »Ich ziehe Musik vor.« »Nun, das ist auch eine gute Sache«, meinte Weil tolerant. »Aber es erschwert mir die Erklärung der Obertöne. Selbst Leute, die regelmäßig Traumgeschichten absorbieren, könnten es wahrscheinlich nicht erklären, wenn man sie fragte. Trotzdem wissen sie, dass eine Traumgeschichte nicht gut war, wenn die Obertöne fehlten.« »Sehen Sie, wenn ein erfahrener Träumer seinen Eingebungen nachhängt, um eine Geschichte zu machen, denkt er sie sich nicht einfach aus, wie etwa die altmodischen Fernsehautoren oder die Verfasser von Filmdrehbüchern. Bei ihm ist es wie eine Serie kleiner Visionen. Jede hat mehrere Bedeutungen. Wenn man sie sorgfältig studiert, kommt man manchmal auf 5 oder 6. Der durchschnittliche Kunde merkt nichts davon. Aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, glauben Sie mir. Mein Psychologenstab verwendet darauf besondere Aufmerksamkeit. Alle Obertöne, die verschiedenen Bedeutungen, verschmelzen miteinander zu einer Masse gelenkter Emotionen. Ohne sie wäre alles flach, schal und geschmacklos. Heute Morgen habe ich zum Beispiel einen Jungen getestet. Einen 10-Jährigen mit Möglichkeiten. Eine Wolke ist für ihn nicht nur eine Wolke, sie ist auch ein Kissen. Da man beide Empfindungen gleichzeitig hat, war es mehr als nur eins von beiden. Natürlich ist der Junge noch sehr primitiv, aber wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist, wird er brauchbar sein. Er wird die klassischen Traumgeschichten der Vergangenheit studieren und analysieren. Er wird lernen, wie er seine Gedanken kontrollieren und dirigieren kann, obwohl ich immer der Meinung war, dass ein guter Träumer improvisieren... Weil brach ab und lächelte entschuldigend. Nun, ich wollte Ihnen keine Vorlesung halten. Ich möchte nur noch herausstellen, dass jeder professionelle Träumer seine eigenen Obertöne hat, die er nicht maskieren kann. Für einen Experten ist es, als unterschriebe er die Traumgeschichte mit seinem Namen. Und ich, Mr. Byrne, kenne alle Unterschriften. Dieses Stück Dreck hier hat keinerlei Obertöne. Es wurde von einer gewöhnlichen Person aufgenommen. Ein wenig Talent vielleicht. Aber keineswegs mehr als Durchschnittsmenschen wie Sie oder ich. In Wirklichkeit kann er nicht denken. Byrne errötete ein wenig. Viele Leute können denken, Mr. Weil, auch wenn sie keine Traumgeschichten machen. Weil hob beide Hände. Oh, gewiss, seien Sie nicht böse über das, was ein alter Mann sagt. Ich meine nicht das Denken im vernunftmäßigen Sinn. Ich meine Denken wie in einem Traum. Wir alle können träumen, genauso wie wir alle laufen können. Aber können Sie oder ich die Meile in 4 Minuten laufen? Wenn ich zum Beispiel an ein Steak denke, denke ich an das Wort. Vielleicht sehe ich ganz kurz das Bild eines gebratenen Steaks auf einem Teller vor mir. Sie haben vielleicht ein besseres Vorstellungsvermögen als ich und sehen auch noch das Fett, die Zwiebeln und die Bratkartoffeln. Aber ein Träumer, er sieht, riecht und schmeckt das Steak und alles, was damit zusammenhängt. Das befriedigte Gefühl im Magen, das Messer, wie es das zarte Fleisch zerteilt und so weiter. 100 Dinge auf einmal. Sie und ich können das nicht. Also gut, sagte Byrne. Dieses Ding stammt nicht von einem berufsmäßigen Träumer. Das ist immerhin schon etwas. Er steckte den Zylinder wieder in seine Brusttasche zurück. Ich hoffe, wir können beim Unterdrücken dieser Auswüchse mit Ihrer vollen Unterstützung rechnen. Selbstverständlich, Mr. Byrne. Gut. Byrne sprach jetzt im vollen Bewusstsein seiner Macht. Mr. Weil, ich kann nicht sagen, was unternommen werden wird, aber solche Erzeugnisse wie dieses hier werden es sehr verlockend erscheinen lassen, für alle Traumgeschichten eine strikte Zensur einzuführen. Er stand auf. Guten Tag, Mr. Weil. Guten Tag, Mr. Byrne. Francis Ballinger stürmte temperamentvoll in Jess Wiles Büro. Sein rötliches Haar war ungeordnet und auf seiner Stirn glänzten Schweißtropfen. Bei Wiles Anblick blieb er wie angewurzelt stehen. Weil hatte sein Gesicht in den auf der Tischplatte verschränkten Armen vergraben und nur sein dichtes weißes Haar war sichtbar. Ballinger schluckte. »Boss!« Weil hob den Kopf. »Frank, was ist los, Boss? Sind Sie krank?« »Ich bin alt genug, um krank zu sein, aber ich bin auf den Beinen.« Ein Regierungsbeamter war hier. Was wollte er? Er drohte mit Zensur. Er hatte ein Muster von dem Zeug bei sich, das gegenwärtig überall auftaucht. Billige Traumgeschichten für Schnapspartys und dergleichen. »Verdammt«, sagte Ballinger mitfühlend. »Sie werden jetzt überall herumschnüffeln. Und um die Wahrheit zu sagen, Frank, wir sind verwundbar.« »Was?« »Unser Zeug ist sauber. Wir machen ehrliche Abenteuer und Romanzen.« Weil schob seine Unterlippe vor und runzelte die Stirn. »Wir brauchen uns nichts vorzumachen, Frank. Sauber? Kommt darauf an, wie man es betrachtet. Man sollte nicht davon reden, aber wir wissen beide, dass jede Traumgeschichte ihre freudschen Symbole hat. Das können Sie nicht leugnen.« »Gewiss, wenn man danach sucht, wenn man ein Psychiater ist, auch wenn man ein gewöhnlicher Mensch ist.« Der gewöhnliche Betrachter merkt nichts davon und wahrscheinlich kann er nicht einmal ein phallisches Symbol von einem Mustersymbol unterscheiden. Aber sein Unterbewusstsein weiß es. Meinetwegen. Aber was will die Regierung machen? Das Unterbewusstsein säubern? Weiß ich auch nicht. Wir müssen abwarten. Weswegen sind Sie gekommen? Ballinger warf einen Gegenstand auf Weils Schreibtisch und stopfte sein Hemd tiefer in den Hosenbund. Weil öffnete die Plastikumhüllung und nahm den Zylinder heraus. Plastikbehälter und Zylinder waren mit verschnörkelten Buchstaben kitschig und himmelblau beschriftet. Unterwegs im Himalaya. Darunter befand sich das Warenzeichen der Laffer Sink Company. Ein Konkurrenzprodukt, sagte Weil mit gespitzten Lippen. Und noch nicht veröffentlicht. Wie sind Sie daran gekommen, Frank? Unwichtig. Ich möchte nur, dass Sie es absorbieren. Weil seufzte. Heute verlangt jeder von mir, dass ich Träume in mich aufnehme. Es ist doch nicht schmutzig, oder? Es hat Ihre freudschen Symbole, erwiderte Ballinger, gereizt. Enge Schluchten zwischen den Bergspitzen. Ich hoffe, das wird Sie nicht stören. Ich bin ein alter Mann. Es stört mich schon seit Jahren nicht mehr, aber dieses andere Ding war so schlecht gemacht, dass es direkt schmerzte. Gut, dann wollen wir uns mal ansehen, was Sie da gebracht haben. Diesmal verharrte Weil volle 15 Minuten unter dem Helm, ruhig in seinem Stuhl zurückgelehnt, während Ballinger hastig 2 Zigaretten rauchte. Als Weil schließlich den Helm abnahm und den Traum aus seinen Augen zwinkerte, fragte Ballinger: Nun, was sagen Sie dazu, Boss? Weil wiegte nachdenklich den Kopf. Nichts für mich. Es steckte voller Wiederholungen. Bei solcher Konkurrenz brauchen wir uns vorerst keine Sorgen zu machen. Das ist ein Irrtum, Boss. Mit solchem Zeug wird uns Luster Think den Rang ablaufen. Wir müssen etwas unternehmen. Aber, Frank, nein, hören Sie mich an. Das ist die kommende Sache. Dies? Weil warf einen spöttischen Blick auf den Zylinder. Ein abgeschmackter, billiger Traum, ohne feine Assoziationen und Obertöne. Das finden Sie, Boss, weil Sie nicht mit der Zeit gehen. Ich muss offen mit Ihnen reden. Als Sie die Patente aufkauften und mit dem Traumgeschäft anfingen, waren Traumgeschichten ein Luxusartikel. Der Markt war klein und individuell. Sie konnten es sich erlauben, spezialisierte Traumgeschichten herauszubringen und sie teuer zu verkaufen. Ich weiß, sagte Wald, und dabei sind wir geblieben. Aber wir haben noch ein Massengeschäft. Das haben wir, aber es genügt nicht. Unsere Träume haben alle Feinheiten, ja. Man kann sie immer wieder verwenden und noch beim 10. Mal findet man neue Dinge darin. Aber wie viele Leute sind Kenner und Liebhaber? Und noch etwas. Unser Zeug ist zu sehr auf das Individuum zugeschnitten. Alle unsere Träume sind in der ersten Person. Und? Und? Luster Think eröffnet Traumpaläste. In Nashville haben sie einen mit 300 Boxen eingeweiht. Man geht hinein, setzt sich den Helm auf, macht es sich bequem und bekommt seinen Traum. Alle Anwesenden kriegen denselben. Ich habe davon gehört, Frank. Und das ist früher schon gemacht worden. Damals war es kein Erfolg. Und diesmal wird es auch keiner werden. Wollen Sie wissen, warum? Weil Träumen Privatsache ist. Möchten Sie, dass Ihr Nachbar weiß, was Sie träumen? Außerdem müssen die Träume in einem Traumpalast nach Plan beginnen. Man hat also zu träumen nicht, wann man will, sondern wann der Besitzer sagt, dass man es soll. Überdies sind die Geschmäcker verschieden. Von 300 Kunden werden 150 enttäuscht sein. Und wenn sie enttäuscht sind, kommen sie nicht wieder. Ballinger krempelte seine Ärmel hoch und öffnete den Hemdkragen. Boss, sagte er, was nützt der Beweis, dass Sie keinen Erfolg haben werden? Sie versuchen es und es scheint zu klappen. Heute ist die Nachricht gekommen, dass Luster Think in St. Louis einen Traumpalast mit 1000 Boxen baut. Man kann die Leute daran gewöhnen, dass alle im Raum denselben Traum haben. Und solange es billig und bequem ist, werden sie sich sogar damit abfinden, ihre Träume zu einer gegebenen Zeit zu haben. Es ist alles eine Frage der Gewöhnung, Boss. Ein Junge und ein Mädchen gehen in einen Traumpalast und absorbieren irgendein billiges, romantisches Ding mit stereotypen Obertönen und alltäglichen Situationen. Aber trotzdem kommen sie zufrieden und beglückt heraus. Sie hatten gemeinsam denselben Traum. Sie haben identische Emotionen durchgemacht und sind aufeinander eingestimmt. Man kann darauf wetten, dass sie wieder hingehen werden. Und wenn ihnen der Traum nicht gefällt? Luster Think bringt billige Ware in der dritten Person heraus. So machen sie es beiden Geschlechtern recht. Zeug von der Art, wie sie es eben absorbiert haben. Sie zielen auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner ab. Vielleicht wird niemand davon begeistert sein, aber niemand wird es ablehnen. Weil schwieg lange und Ballinger beobachtete ihn. Dann sagte Weil, Frank, ich habe mit Qualität angefangen und ich bleibe dabei. Vielleicht haben Sie recht, und Traumpaläste sind die kommende Sache. Dann werden wir auch welche eröffnen, aber wir werden guten Stoff bieten. Vielleicht unterschätzt Lusterthink das Publikum. Meine Politik hat immer auf der Theorie beruht, dass es stets einen Markt für Qualität geben wird. Wir wollen abwarten und nicht gleich in Panik verfallen. Boss, die Sprechanlage unterbrach Ballinger. Was ist Ruth? Fragte Weil. Die Stimme der Sekretärin sagte, Mr. Hillary, Sir, er möchte Sie sofort sprechen, es sei wichtig. Hillary, wiederholte Weil verdutzt. Schicken Sie ihn herein, Ruth. Weil wandte sich an Ballinger. Heute ist keiner meiner guten Tage, Frank. Der Platz eines Träumers ist zu Hause bei seinem Denker. Und Hillary ist unser bester Träumer. Also sollte gerade er zu Hause sein. Wie war sein letzter Traum? Ich meine den, den er letzte Woche geliefert hat. Ballinger rümpfte die Nase. Nicht so gut. Warum nicht? Etwas unzusammenhängend. Ich habe nichts gegen scharfe Übergänge und unerwartete Wendungen. Sie beleben die Sache. Aber es muss ein Zusammenhalt da sein. Ist es ein totaler Verlust? Kein Hillary-Traum ist ein totaler Verlust. Aber er erforderte einen Haufen herausgeberischer Arbeit. Wir haben ihn gekürzt und einige Szenen eingeblendet, die er uns als Füllsel früher einmal geschickt hatte. Er ist immer noch nicht Klasse A, aber er geht durch. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, Frank? Halten Sie mich für verrückt, Boss. Glauben Sie, ich würde einem Träumer ein hartes Wort sagen? In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und Wiles Sekretärin führte Sherman Hillary ins Büro. Sherman Hillary, 31 Jahre alt, hätte von jedermann auf Anhieb als Träumer erkannt werden können. Seine Augen hatten den sanften, abwesenden Blick eines Mannes, der entweder eine Brille braucht oder nur selten mit irgendwelchen weltlichen Problemen konfrontiert wird. Er war mittelgroß und mager, mit zu langem schwarzen Haar, einem schmalen Kinn und bleicher Hautfarbe. Er murmelte, »Hello, Mr. Weil«, und nickte Ballinger kurz zu. »Sherman, mein Freund, Sie sehen prächtig aus«, sagte Weil herzlich. »Was gibt es? Setzen Sie sich, setzen Sie sich.« Der Träumer ließ sich auf eine Stuhlkante nieder und schlug die Augen nieder. »Ich bin gekommen, Mr. Weil, um Ihnen zu sagen, dass ich kündige.« »Sie wollen kündigen?« »Ich möchte nicht mehr träumen, Mr. Weil.« Weils altes Gesicht schien plötzlich noch mehr gealtert zu sein. »Warum, Sherman?« Die Lippen des Träumers zuckten. »Weil ich nicht mehr lebe, Mr. Weil«, platzte es heraus. »Am Anfang war es nicht so schlimm. Es war sogar entspannend. Ich träumte abends oder an den Wochenenden, wann immer mir danach zumute war. Aber jetzt, Mr. Weil, bin ich ein alter Profi. Sie sagen mir, dass ich einer der Besten bin.« »Und ist etwa jemand besser als Sie, Sherman? Ihre kleine Szenenfolge über das Dirigieren eines Orchesters ist immer noch ein Verkaufserfolg nach 10 Jahren.« »Das freut mich, Mr. Weil. Aber ich habe mein Teil getan. Ich bin so weit gekommen, dass ich überhaupt nicht mehr ausgehe. Ich vernachlässige meine Frau, meine kleine Tochter kennt mich kaum. Letzte Woche waren wir abends bei Bekannten eingeladen, aber ich erinnere mich an nichts mehr. Sarah sagt, ich hätte den ganzen Abend auf der Couch gesessen, hätte ins Leere gestarrt und vor mich hingesummt. Sie sagt, alle hätten mich angesehen, als ob ich ein Irrer wäre. Sie weinte die ganze Nacht. Ich halte das nicht mehr aus, Mr. Weil. Ich will ein normaler Mensch sein und in dieser Welt leben. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich aufhöre. Und es ist mein eigener Wille. Also heißt es Abschied nehmen, Mr. Weil. Hillary stand auf und streckte linkisch die Hand aus. Weil winkte freundlich ab. Wenn Sie gehen wollen, Sherman, ist es in Ordnung. Aber tun Sie einem alten Mann einen Gefallen und lassen Sie mich Ihnen etwas erklären. Ich werde meine Meinung nicht ändern, sagte Hillary. Ich will Sie nicht dazu überreden. Aber ich bin ein alter Mann und war schon in diesem Geschäft, als Sie noch nicht auf der Welt waren. Daher spreche ich gern darüber. Bitte, behalten Sie noch einen Augenblick Platz, Sherman. Hillary setzte sich wieder. Seine Zähne nagten an der Unterlippe und er starrte mürrisch auf seine Fingernägel. Weil sagte, »Wissen Sie, was ein Träumer ist, Sherman? Wissen Sie, was er normalen Menschen bedeutet, die keine Fantasie haben und keine Gedankengebäude errichten können? Leute wie ich, gewöhnliche Leute, müssen dann und wann einmal ihrem Alltagsleben entkommen, aber wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen Hilfe. In alten Zeiten gab es Bücher, Theaterstücke, Radio, Filme und Fernsehen. Aber die Übertragung der Gedanken und Stimmungen war bei keinem dieser Kommunikationsmittel perfekt. Doch jetzt, mit der Traumaufnahme, kann jedermann träumen und alles andere für eine Weile vollständig vergessen. Sie, Sherman, und eine Handvoll anderer Männer vermitteln diese Träume direkt. Sie gehen von ihrem Kopf in unseren, ohne an Kraft und Intensität zu verlieren. Jedes Mal, wenn Sie träumen, träumen Sie für 100 Millionen Menschen. Sie träumen 100 Millionen Träume auf einmal. Das ist eine große Sache, mein Freund. Sie geben allen diesen Menschen etwas, was sie anders nicht haben können. Ich habe mein Teil getan, murmelte Hillary. Er stand verzweifelt auf. Ich bin fertig. Es ist mir gleich, was Sie sagen, und wenn Sie mich verklagen wollen, weil ich unseren Vertrag vielleicht nicht genau eingehalten habe, tun Sie es. Es ist mir gleich. Wall stand auf. Das trauen Sie mir zu. Ruth, sagte er in die Sprechanlage, bringen Sie unsere Kopie von Mr. Hillarys Vertrag. Die drei Männer warteten schweigend. Wall lächelte leise und seine gelben, faltigen Finger trommelten auf die Tischplatte. Die Sekretärin erschien mit dem Vertrag. Wall nahm ihn, zeigte ihn Hillary und sagte, Sherman, mein Freund, wenn Sie nicht länger bei mir bleiben wollen, möchte ich Sie nicht zurückhalten. Dann, bevor Bellinger mehr noch als den Anfang einer entsetzt abwehrenden Geste zu Wege bringen konnte, zerriss er den Vertrag in 4 Stücke und warf sie in den Abfallschacht. Das ist alles. Hillary ergriff Wiles Hände. Danke, Mr. Wall, sagte er bewegt. Sie haben mich immer sehr anständig behandelt und ich bin Ihnen dankbar. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Es ist schon gut, mein Freund. Es ist schon gut. Sherman Hillary ging, immer noch Dankesworte murmelnd. Um Gottes Willen, Boss, warum haben Sie ihn gehen lassen? Fragte Bellinger fassungslos. Durchschauen Sie das Spiel nicht? Er wird sofort zu Luster Think gehen. Sie haben ihn gekauft. Weil lächelte überlegen. Irrtum, Frank, ganz falsch. Ich kenne den Jungen und das wäre nicht sein Stil. Außerdem, fügte er trocken hinzu, ist Ruth eine gute Sekretärin und weiß, was sie zu bringen hat, wenn ich den Vertrag eines Träumers verlange. Was ich hatte, war eine zweite Ausfertigung. Der echte Vertrag liegt immer noch im Safe, das können Sie mir glauben. Jess Wall seufzte. Ein schöner Tag. Zuerst musste ich mich mit einem Vater herumschlagen, um ein neues Talent zu gewinnen. Dann mit einem Regierungsbeamten, um eine Zensur zu verhindern. Dann mit Ihnen. Und nun mit meinem besten Träumer, damit er mir nicht davonläuft. Den Vater habe ich wahrscheinlich für mich gewonnen. Bei dem Regierungsbeamten und Ihnen weiß ich es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wenigstens bei Sherman Hillary gibt es keinen Zweifel. Er wird wiederkommen. Woher wissen Sie das? Weil lächelte Bellinger verschmitzt zu und ein Netzwerk feiner Linien überzog seine Wangen. Frank, Sie wissen, wie man Traumgeschichten redigiert und auf den Markt bringt. Und darum glauben Sie, alle Seiten dieses Geschäfts zu kennen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Das wichtigste Werkzeug in unserem ganzen Gewerbe ist der Träumer selbst. Er ist der Mann, den Sie am besten verstehen müssen. Machen Sie sich einmal Folgendes klar, Frank. Sie oder ich, wir können unsere Arbeit jederzeit hinwerfen. Es ist unser Job, nicht unser Leben. Aber nicht Sherman Hillary. Wo immer er ist, was immer er tut, er wird träumen. Solange er lebt, muss er denken. Solange er denkt, muss er träumen. Wir halten ihn nicht gefangen. Unser Vertrag ist keine eiserne Wand für ihn. Sein eigener Schädel ist sein Gefängnis, Frank. Darum wird er wiederkommen. Was bleibt ihm anderes übrig? Bellinger zuckte die Achseln. Wenn Sie damit recht haben, tut mir der Bursche leid. Weil nickte. Mir tun Sie alle leid. In all den Jahren habe ich eins gelernt. Es ist Ihr Geschäft, die Leute glücklich zu machen. Andere Leute.